Luther erzählte später, er habe zunächst eine der beiden Schwestern von Schönfeld im Auge gehabt. Scherzend schreibt er an Spalatin über diesen kleinen Kreis seiner Schützlinge und das Ehegerede. Es sei allerdings verwunderlich, dass er sich noch nicht entschlossen habe. Wenn du aber wünschest, dass ich ein Beispiel geben soll, so hast du es hier in aller Stärke, denn ich habe zugleich 3 Weiber und liebe sie so sehr, dass ich 2 davon bereits verloren habe, die sich andere Ehemänner genommen haben. Nur die 3. habe ich eben noch am linken Arm. Gott sei Dank ist Luther keiner wie Jesus geworden, der mich anekelt, seit ich in der Bibel las, dass er zu Maria Magdalena gesagt hat, noli me tangere, rühr mich nicht an. Ja, widerlich. Ja. Magdalena war doch offenbar die von ihm meist Geliebte. Kann mich nur wundern, wie ihr alle diese alten Geschichten für bare Münze nehmt. Willst du damit sprechen, auch das sei nur erfunden, dass er der Maria Magdalena Apostel rangegeben hat, als der einzigen Frau? Kann ja alles sein, kann aber auch alles nicht sein. Wer könnte das noch wissen? Ich glaube allenfalls die Hälfte, weiß aber nie, welche Hälfte. Geht mir genauso und diese Hälften wechseln sogar noch bei jedem neuen Lesen. Überlegt nur, wie zufällig und spät wir alle hier endlich erfahren haben, dass es vor Jesus auch schon allewärts Götter gegeben hat, die nun samt und sonders hier verboten sind oder wirklich verendet. Selbst die Erde verweht und die Götter sterben. Doch Dauer hat der Tod. Die Vergeblichkeit hat Dauer. Dauer hat, die uns verhüllt, die Nacht. Trostlos, weil vermutlich wahr. Doch Leben, spüre ich, kann damit keiner. Bestimmt nicht. Deshalb ja hat man sich Religionen ausdenken müssen. Irgendwo muss ein Gott her, wenn es schon keinen gibt. Ihr glaubt wirklich, Herr Ratsherr, gibt keinen Gott? Es kann entweder Gott geben oder Kriege. Das Schicksal gibt es, das ist aber eine Macht ohne Person. Ich habe auch nie ohne Angst gelebt. Oh, wenn ich darüber nachdächte. Doch verbiete ich mir das. Denken verunsichert. Mir war immer einer unheimlich, der es fertig brachte, im Ernst von sich selbst zu sagen, er sei Gottes Sohn. Aber auch diese Überlieferung ist doch keineswegs garantiert. Wie könnte ein anständiger Mensch verhindern, dass ihm nach dem Tode sonst was in den Mund gelegt wird? Ganz schnuppe, was nun stimmt, was nicht. Die Bergpredigt genügt. Wer so sprach, so denkwürdig, dem wurde garantiert alles, was er außerdem geredet haben soll, von Verleumdern in den Mund gelegt. Glaube auch gar nicht, dass Jesus sich selber für einen Auserwählten hielt. Bin überzeugt, Jesus hat ganz normal mit Magdalena geschlafen, wie seine Eltern schliefen, als Maria mit ihm schwanger wurde. Unbefleckte Empfängnis. Soll das heißen, jede Frau wurde befleckt, wenn geschwängert? Sich ja. Trotzdem eine unbefleckte Empfängnis ausdenken, kann ja nur die Perversion des Zölibats bewirkt haben. Bin überzeugt, hätte Jesus das Zölibat gewollt, keiner seiner Apostel hätte riskiert zu heiraten. Hatte denn jeder eine Frau? Wer soll das heute noch wissen? Ich glaube, was Schriftgelehrte sich wünschen, das finden sie in den Texten. Und was ihnen missfiel, das haben sie weggefälscht. Vermute auch. So läuft das meist. Das hieße, wenn's gefällt, schmuggelt man angeblich Überliefertes dazu? Weiß nur, was derart gegen die Natur wütet wie das Zölibat, das kann nicht von Dauer sein. Nicht von Dauer? Ja. Keine Dauer? 1500 Jahre? Wenigstens auf dem Papier. In Wirklichkeit, wenn mit Beichtkindern allein, pariert kaum einer dem Zölibat. Vor allem wird jeder wieder natürlich im Zölibat. Erst in dem, was er denkt, folglich in dem, was er tut. Entbehren macht jeden dumm. Schlimmer. Wer was entbehrt, wird böse auf die Dauer. Sperrt dann Mädchen als Hexen ein, um endlich eine Wehrlose unbeaufsichtigt in seine Finger zu kriegen. Genau. Und zu was wäre so eine Arme nicht bereit, wenn ihr Peiniger, auch gequält, da er sonst an keine Frau kommt, ihr die Freiheit verspricht. Ihr denkt zu viel nach, das behindert zu leben. Denke auch, das Leben erträgt nur, wer es lebt. Ist das nicht bedenkt? Ist das nicht ein wenig schlicht? Das würde ja die Religion noch stärker machen, statt sie pausenlos in Frage zu stellen, wozu uns doch schließlich unser bisschen Verstand gegeben ist. Ja, schlimm genug, dass Religion so stark wurde. Noch schlimmer, so einstimmig wurden. Dass sie sogar die Macht hat zu verbrennen, die ihr nur widersprechen. Was aus Angst längst keiner mehr riskierte, bevor Luther seine Thesen anschlug. Wie todesmutig dieser Mann. Allein deshalb, dennoch allein respektable. Aber gleich 95 Thesen? Wer will die lesen? Abgesehen davon, in einer Menge Worte steckt immer ein Fehler. Am besten gefällt mir die These, dass Luther ganz frech fragt, warum der so reiche Papst nicht mit eigenem Geld seinen neuen Petersdom baut, sondern mit Ablassgeldern. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Daraus geht leider keineswegs hervor. Glaubt Luther selbst noch ans Fegefeuer oder verdammt er diesen Tetzel nur wegen des Geldes? Muss auch sagen, zwar bleibt uns heute gar nichts anderes übrig, als zum Luther flüchten. Doch sympathischer als der römische Papst ist auch der neue, der Wittenberger, nicht. Im Gegenteil, der römische hinterlässt wenigstens große Kunst. Der deutsche Papst zetert nur, dass für Kunst Geld verschwendet wird. Hab auch keinen Funken Sympathie für Luther. Allenfalls als kleineres Übel. Von Übel ist jede Macht, sobald sie absolut herrscht. Und hier im Norden ist nun Luther, schon kaum, dass er da ist, zum Alleinherrscher entartet. Entartet? Ist das nicht übertrieben? Übertrieben, ja. Sage ich bewusst. Denn das ist sie nun, Luthers Macht. Macht ist erträglich, nur dauert sie nicht lange. Lasst mir den Luther von euch nicht kleinreden. Der ist gar nicht denkbar, hätte er nicht Gott persönlich auf seiner Seite gehabt. Wäre doch sonst schon auf der Heimreise von Worms. Wieso Worms? Wieso Worms? Da ist der Reichstag, geschnappt und verbrannt worden. Er hatte vom Kaiser die Zusicherung des freien Geleits immerhin. Esther, wie naiv muss einer sein, dem Staat zu trauen. Als wenn ein Tiger Pfötchen gibt. Sag's die Wahrheit, Anna. Der war ja noch gar nicht in Sicherheit auf der Wartburg, als er schon der Reichsacht verfiel. Was heißt das Reichsacht? Na, dass jeder, der ihn trifft, nicht nur verpflichtet ist, ihn totzuschlagen, sondern sogar noch eine Goldprämie kriegt. Na, sagte ich doch, glaubt wer an die Redlichkeit des Staates, wird er ihn kennenlernen, am eigenen Leibe, sprich tödlich. Nicht so vorlaut, Mädchen, noch sind wir nicht beim Luther. Doch vertraue ihm als Fluchthelfer schon deshalb, weil er einen Schutzengel hat, eindeutig. Dass es den geben muss, weiß ich, seit durchsickerte, Luther sei auf der Wartburg. Das wusste ja anfangs niemand. Nur weil das keiner wusste, vermute ich, oder? Hat der da überlebt? Wie lange hat das gedauert, Ratsherr, bis man von der Wartburg hörte? Weiß nicht, weiß ja keiner, wie lange Luther auf der Wartburg versteckt war. Ich habe übrigens auch Angst vor Luther. Der wird mir schon lange zu sehr verhimmelt. Ist wahr. Wir flüchten zu ihm, als sei er unser guter Onkel. Doch in Wahrheit kennt ihn ja niemand von uns. Vielleicht gut so. Die meisten Männer, jedenfalls die Berühmten, machen nur so lange einen guten Eindruck, wie man nicht so viel von ihnen weiß. Ihr freut euch alle auf Luther und auf Wittenberg. Ich fürchte mich vor beiden. Hast recht, Anna. Der Grund, warum ich ja sogar dem Denken aus dem Weg gehe. Mir ist im Garten immer wohler als mit einem Buch. Komme da auch nie auf verbotene Gedanken. Verbotene Gedanken, das sind doch die einzigen interessanten. Ebenso, wie sich's nur lohnt, Verbotenes zu tun. Das kommt davon, dass die Bibel zum Buch der Bücher wurde. Will gar nicht reden mit einem, der schon deshalb glaubt, was in der Bibel steht, weil es in der Bibel steht. Ein Garten genügt seelisch aber nicht immer. Sieht im Winter sogar sehr traurig aus. Wirst aber durch Gartenarbeit wenigstens nicht schwanger. Andererseits, wozu sonst ist unsere eine gut? Machen wir uns nichts vor. Religion war nie mehr als eine Ersatzhandlung, auch für Männer. Zum Leben gehören Kinder, das verlangen Bibel wie Natur. Möglich, er ist ja immer noch Mönch. Mönch heißt aber umso schärfer auf Weiber. Auf dem Flugblatt von Cranach sieht er jedenfalls grundanständig aus. Gut auf jeden Fall, immer Genaues zu wissen. Ich möchte dem Cranach-Modell stehen. Das ist enorm, was der kann. Es heißt, nie habe einer vor ihm gewagt, so kühne Akte zu malen. Der war immer schlau genug, seine Erotik mit Bibelmotiven zu tarnen. Sonst hätte die Kirche, die Verdammte, seine Bilder ebenso wie ihn als Person verbrannt. Sowieso unerklärlich, was erlaubt wird, was tabu bleibt. Was Gewohnheit wurde, stellen wir schon deshalb nicht mehr in Frage, weil es Gewohnheit ist. Tatsächlich erst, als unser Fluchtgedanke da war, nicht früher, wurde mir bewusst, was doch jeder schon mit 12 spürt. Wie absurd widernatürlich Nonnen und Mönche leben. Kann ja nie gottgefällig gewesen sein, sollte das Bibelwort stimmen. Seid fruchtbar und mehret euch. Was zur Norm wurde, wird leider schon deshalb akzeptiert, weil es uns alle normt, sprich verblödet. Ja, so sehr, dass keinem mehr die Versuchung anfällt, es noch zu hinterfragen. Verdammt, ich kriege Angst. Wo bleiben unsere Beschützer? Wir müssen weiter. Wie sicher können wir überhaupt sein, dass dieser Dr. Luther uns aufnimmt? Sicher? Sicher gibt es nicht. Dann hättet ihr im Kloster bleiben müssen. Da seid ihr so sicher gewesen wie jeder in seinem Grab. Glaubt ihr im Ernst, wir können den Luther ansprechen wie irgendeinen? Glaub ich mein Lebtag nicht. Der hat wichtigere Besucher aus der ganzen Welt. Warum auch ihn selbst belästigen? Ja, ihm danken natürlich, dass er uns rausgeholfen hat aus dem Käfig. Vorsichtig! Sprecht nicht, als wären wir schon da. Noch können wir geschnappt werden. Dann hänge ich mich auf. Na, woran denn? Die wussten schon, unsere Peiniger. Nonnen darf man deshalb keine Gürtel geben. Was würdet ihr denn, kommen wir selber an den Luther, ihn fragen wollen? Als erstes, ob das Noli me tangere des Jesu, als Magdalena ihn sah, allein sie sah ihn als Auferstandenen neben dem weggerollten Stein, der sein Grab bedeckte. Ist nur eine Zeugin nicht ein bisschen wenig? Haben doch überhaupt nur 3 zugeguckt, wenigstens Frauen nur 3, als er am Kreuz massakriert wurde. Darf ich endlich meine Frage zu Ende sprechen? Ob Luther auf dieses »Rühr mich nicht an« das ekelhafte Zölibat zurückführt? Da der Luther erlaubt hat, dass ihr zu ihm kommt, wird er euch auch Rede stehen. Hat doch zugesagt, was sollte er es auch sonst machen mit euch, eine jede an den Mann zu bringen. Keine von uns hat eine Mitgift. Wie sollte uns Luther dann loswerden an Männer? Welcher Mann kann seine Schwester auszahlen, heiratet er eine Nonnenarme?